so lieblich klang des Voglers Pfeife, bis der Gimpel in dem Netze war. Ich Geck, ich eines Gecken Geck. Gemach, mein Derwisch, gemach. Ei, was? Es wäre nicht Geckerei, bei Hunderttausenden, die Menschen drücken, ausmergeln, plündern, martern, würgen und ein Menschenfreund an Einzeln scheinen wollen? Es wäre nicht Geckerei des höchsten Milde, die Sonderauswahl über Bös und Gute und Flur und Wüstenei in Sonnenschein und Regen sich verbreitet nachzuäffen? Und nicht des höchsten immer volle Hand zu haben? Was? Es wäre nicht Geckerei? Genug, hör auf! Lasst meiner Geckerei mich doch nur auch erwähnen, was? Es wäre nicht Geckerei, an solchen Geckereien die gute Seite dennoch auszuspüren, um Anteil dieser guten Seite wegen an dieser Geckerei zu nehmen? Hä? Das nicht? Al-Hafi, mache, dass du bald in deine Wüste wiederkommst. Ich fürchte, grad unter Menschen möchtest du, ein Mensch zu sein, verlernen. Recht, das fürchte ich auch. Lebt wohl. So hastig? Warte doch, Al-Hafi! Entläuft dir denn die Wüste? Jetzt warte doch, dass er mich hörte. Hey, Al-Hafi, hier! Weg ist er. Und ich hätte ihn noch so gern nach unserem Tempelherrn gefragt. Vermutlich, dass er ihn kennt.